Gestatten, dass ich mich vorstelle. Mein Name ist Sigismund, genannt der schöne Sigismund. Das kommt daher, weil ich so schön bin. Mein Name ist schon ein Begriff geworden, so wie zum Beispiel der große Napoleon oder die deutsche Grammophon. So sagt man auch der schöne Sigismund. Was kann der Sigismund dafür, dass er so schön ist? Was kann der Sigismund dafür, dass man ihn liebt? Die Leute tun, als ob die Schönheit ein Vergehen ist. Man soll doch froh sein, dass es so was Schönes gibt. Was kann der Sigismund dafür, dass er so schön ist? Der Sigi ist nun mal ein süßer Kavalier. Und dass er immer bei den Damen gern gesehen ist. Was kann der Sigismund dafür? Als Sigi in der Wiege lag, da war es schon zu sehen. Der wird so wunderschön, wie ein Standbild aus Athen. Und so vergingen Jahr und Tag, der Sigi wuchs heran. Voll Neid war jedermann, da sagte man. Was kann der Sigismund dafür, dass er so schön ist? Was kann der Sigismund dafür, dass man ihn liebt? Die Leute tun, als ob die Schönheit ein Vergehen ist. Man soll doch froh sein, dass es so was Schönes gibt. Was kann der Sigismund dafür, dass er so schön ist? Der Sigi ist nun mal ein süßer Kavalier. Und dass er immer bei den Damen gern gesehen ist. Was kann der Sigismund dafür? Frau Lehmann, die sehr spröde war, die war bei Sigi zahm, weil er sich gut benahm. Er ging, eh Lehmann kam. Doch wenn Herr Lehmann, der Barbar, mitunter kam zu früh und laut mit Sigi schrie, da sagte sie: Was kann der Sigismund dafür, dass er so schön ist? Ach, was kann denn der Sigismund dafür, dass man ihn liebt? Die Leute tun, als ob die Schönheit ein Vergehen ist. Man soll doch froh sein, dass es so was Schönes gibt. Was kann der Sigismund dafür, dass er so schön ist? Der Sigi ist nun mal ein süßer Kavalier. Und dass er immer bei den Damen gern gesehen ist. Was kann der Sigismund, ach, was kann er denn dafür? Der Sigismund dafür, dass er so schön ist. Der Sigi ist nun mal ein süßer Kavalier. Und dass er immer bei den Damen gern gesehen ist. Was kann der Sigismund dafür?